Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir einige Ausdrücke gelernt, die man verwenden kann, wenn man Geld überweisen will. Hier eine kurze Wiederholung. 办理汇款, Geld überweisen. 办理汇款. 我要办理汇款, ich möchte Geld überweisen. 我要办理汇款. 10分钟左右, 能到账. 10分钟左右能到账. 10分钟左右, ungefähr 10 Minuten. 10分钟左右. 到账, auf das Konto eingehen. 到账. 手续费是多少? Wie hoch ist die Bearbeitungsgebühr? 手续费是多少? 每笔最高收费50元. Höchstens 50 Yuan pro Überweisung. 每笔最高收费50元. 最高收费, höchste Gebühr. 最高收费. Hier noch einmal die Dialoge der letzten Lektion. 你好,我要办理汇款. 请您先填一张汇款单. 好的. 多长时间能到账? 10分钟左右能到账. 手续费是多少? 按1%的比例收取, 每笔最高收费50元. So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 可以刷卡吗? 交现金还是刷卡? 我刷信用卡. 请您在这里签字. Kreditkarten sind heutzutage sehr verbreitet. Das stimmt. Wie sagt man also, kann ich mit Kreditkarte zahlen auf Chinesisch? 可以刷卡吗? 可以刷卡吗? 可以, können. 可以. 刷卡, mit Kreditkarte zahlen. 刷卡. Ma, eine Fragepartikel. 可以刷卡吗? 可以刷卡吗? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? 先生,您消费1000元. 哦,我的现金不够了,可以刷卡吗? 可以. 刷卡, mit Kreditkarte zahlen. 刷卡. 可以刷卡吗? 可以刷卡吗? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? 先生,您消费1000元. 哦,我的现金不够了,可以刷卡吗? 可以. Normalerweise wird man an der Kasse gefragt, 交现金还是刷卡? Das heißt, möchten Sie bar oder mit Kreditkarte zahlen? 交现金还是刷卡? 交现金, bar bezahlen. 交现金. 还是, oder. 还是. 刷卡, mit Kreditkarte zahlen. 刷卡. 交现金还是刷卡? 交现金还是刷卡? Möchten Sie bar oder mit Kreditkarte zahlen? Vielleicht sollte ich an dieser Frage auf Folgendes hinweisen. Die Konstruktion 是还是 ist eine Selektivfrage. Das heißt, damit werden zwei oder mehrere Vorschläge oder Meinungen vorgebracht, von denen der Gesprächspartner eine auswählen kann. Ich verstehe. In diesem Fall kann ich also wählen, auf welche Art und Weise ich zahlen möchte, richtig? 交现金还是刷卡? Ganz genau. Bei dieser Konstruktion kann man auch das vorangehende 是 weglassen, wie dies in unserem Beispiel der Fall ist. 交现金还是刷卡? Alles klar. 您是交现金还是刷卡? 我刷信用卡。 请您在这里签字。 好的。 Ich möchte also mit Kreditkarte zahlen. Gut, in diesem Fall kannst du sagen, 我刷信用卡。 我刷信用卡。 信用卡 Kreditkarte. 信用卡。 Schwa bedeutet ursprünglich putzen oder bürsten, wie beispielsweise in Schwa-ja, Zähne putzen. Schwa. In diesem Fall wird Schwa zusammen mit Xinjungka verwendet. Das bedeutet dann mit Kreditkarte zahlen, beziehungsweise eine Kreditkarte verwenden. Schwa Xinjungka. Schwa Xinjungka. Schließlich wird man dich auch bitten, den Beleg zu unterschreiben, wahrscheinlich mit folgenden Worten. 请您在这里签字。 请您在这里签字。 请 bitte。 请。 您 sie。 您。 在这里 here。 在这里。 签字Unterschreiben. 签字。 请您在这里签字。Bitte unterschreiben Sie hier. 请您在这里签字。 您是交现金还是刷卡？ 我刷信用卡。 请您在这里签字。 好的。 Wiederholen wir kurz, was wir heute gelernt haben. 刷卡 mit Kreditkarte zahlen. 刷卡。 可以刷卡吗？ 可以刷卡吗？ Kann ich mit Kreditkarte zahlen? 交现金 Bar bezahlen. 交现金。 交现金还是刷卡？ Möchten Sie bar oder mit Kreditkarte zahlen? 交现金还是刷卡？ 我刷信用卡。 我刷信用卡。Ich möchte mit Kreditkarte zahlen. Bitte unterschreiben Sie hier. 请您在这里签字。 请您在这里签字。 签字 unterschreiben. 签字。Hören wir uns nun noch einmal die heutigen Dialoge an. 先生，您消费一千元。 哦，我的现金不够了。可以刷卡吗？ 可以。您是交现金还是刷卡？ 我刷信用卡。 请您在这里签字。 好的。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer noch an dieser Stelle die Hinweise zur chinesischen Kultur. Chinesen waren daran gewohnt, bar zu bezahlen. Sogar bei Reisen ins Ausland führten sie oft eine große Menge Bargeld bei sich, wodurch natürlich das Risiko stieg, Geld zu verlieren oder bestohlen zu werden. Mittlerweile werden jedoch mehr und mehr die Vorzüge der Kreditkarte erkannt. Vor allem die jüngere Generation in China nutzt diese Zahlungsweise. Verschiedene Banken bieten auch spezielle Anreize, um den regelmäßigen Einsatz der Kreditkarte mit kleinen Geschenken zu honorieren. Es ist daher keine Überraschung, in den Geldbörsen viele junge Chinesen gleich mehrere Kreditkarten zu entdecken. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte mit Kreditkarte zahlen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。Thank you.